Als Kind war ich gut im Tauchen. Ich liebte die Besuche im städtischen Schwimmbad. Als ich dann mein erstes Haus mit den Millionen aus der Schriftstellerei gekauft hatte, war ich voller Freude. Nur ein Nachbar weit und breit und es gab eine wunderschöne Gartenanlage mit viel Platz. Vor meinen Augen hatte ich bereits den Swimmingpool eingeplant. Bei Brenners beauftragte ich das Schwimmbecken, zahlte in Bar, denn Bargeld lacht. Sie kamen vorbei und nahmen Maß. Dieser eine Baum müsste gefällt werden. Das würde ich locker in Kauf nehmen, dachte ich mir. So ein Baum mehr oder weniger würde doch nicht stören. Da irrte ich mich wohl. Herr Brenner sagte, dass man für so einen Swimmingpoolbau im Garten bei der Behörde sich eine Genehmigung holen müsste. Eine reine Formalität. Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr wollte ein Herr Humpfel vorbeikommen und ich dachte mir, der schaut sich das nur an und unterschreibt dann die Papiere. Aber Pusteblume. Als Kind tauchte ich gerne und es war schon immer mein Traum, einen eigenen Swimmingpool zu haben, erzählte ich den Humpfel, als er auftauchte. Er betrachtete den Bauplan und dann den Garten. Dann zeigte er auf den Baum. Das ist eine Schmäleiche. Die steht unter Naturschutz. Ich schaue entgeistert. Ja, kann man die nicht irgendwie woanders hinstellen? Ja, ja. Der Glaube versetzt Berge, sagt er. Herr Humpfel, aber so eine Schmäleiche, die hat Wurzeln. Das ist Ihnen bewusst, ne? Die sind auf Ihrem ganzen Grundstück. Ich schaue jetzt blöd. Das wird nichts mit Ihrem Swimmingpool. Sie können ja ein Planschbecken aufstellen. Irgendwas in mir zerbrach in diesem Moment. Ich konnte einfach nicht anders. Als kleines Kind war ich gut im Tauchen. Ich liebte die Besuche im städtischen Schwimmbad. Es kam jetzt über mich. Als ich wieder nüchterner wurde, lag da ein Herr Humpfel mit zermatschtem Gesicht und in meiner Hand die verrostete Gießkanne, verschmiert mit Blut. Am nächsten Tag kam ein Kommissar vorbei, um mich zu befragen. Ein Herr Humpfel hätte bei mir am gestrigen Tag einen Termin gehabt zu einer Begutachtung. Ich sagte, dass er irgendwie nicht erschienen wäre und dass ich mich zwar gewundert, aber nichts weiter dabei gedacht hätte. Der Kommissar notierte Dinge auf seinem Blog. Am Abend ein Sucheinsatz. Das ganze Dorf sucht nach Herrn Humpfel von der Behörde. Mein Haus wird von der Polizei durchsucht. Kein Herr Humpfel wird gefunden. Irgendwann am frühen Morgen steht der Kommissar in meinem Garten und betrachtet den Baum. Wir wissen mittlerweile, dass Sie gelogen haben. Ein Nachbar hat Herrn Humpfel an Ihrem Hauseingang gesehen, sagt der Kommissar. Mehr kommt nicht aus mir raus. Wir werden jetzt Ihren Garten ausgraben müssen. Sehen Sie den Baum? Das ist eine Schmäleiche. Sie steht unter Naturschutz. Der Kommissar beginnt zu telefonieren. Ich höre nur die Worte Schmäleiche und kann man da nichts machen? Dann wendet er sich mir zu. Sie sind vorläufig festgenommen. Mir werden Handschellen angelegt. Als Kind war ich gut im Tauchen. Ich liebte die Besuche im städtischen Schwimmbad. Nach einem Tag in der Zelle kam ich wieder in Freiheit. Das Auto von Herrn Humpfel wurde gefunden. auf dem Grundstück von meinem einzigen Nachbarn, derjenige, der gegen mich ausgesagt hatte. Einige Zeit später stand das Nachbargrundstück zum Verkauf. Ich schlug zu und ließ die Brenners einen Swimmingpool bauen.